Zum 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il schickte am 19. August das Regierungskomitee Yangon der Partei für Solidarität und Entwicklung der Union von Myanmar in die Botschaft der TV-Jäcker in diesem Land einen Blumenkorb. An den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wurde der Blumenkorb niedergelegt.